Niemandsland. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Dienstag dieser Woche rief die Organisation Reporter ohne Grenzen die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, schnellstmöglich einen UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten einzusetzen. In einem Brief an alle UN-Botschafter wirbt die Organisation für einen Mechanismus, um die Staaten endlich wirksam zur Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Pflicht zum Schutz von Journalisten vor Gewaltverbrechen anzuhalten. Ziel ist es, endlich die seit Jahren konstant hohen Zahlen getöteter Medienschaffender zu senken. Der Initiative von Reporter ohne Grenzen haben sich jetzt Menschenrechtsorganisationen, Medien- und Journalistenverbände sowie namhafte Medienunternehmen von allen Kontinenten angeschlossen. Darunter der Weltzeitungsverband WAN IFRA, Human Rights Watch, das Committee to Protect Journalists und viele weitere Nichtregierungsorganisationen, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Auch viele Zeitungen wie die New York Times, The Hindu and Bangkok Post sowie Mediengruppen wie ABP aus Indien und Grupo RBS aus Brasilien unterstützen den Aufruf. Internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Medien sind aufgerufen, den Aufruf ebenfalls zu unterstützen. Pressefreiheit darf nicht nur in Sonntagsreden hochgehalten werden. Wo Journalisten wegen ihrer Arbeit um Leib und Leben fürchten müssen, nehmen Zensur und Desinformation überhand, sagte ROG-Vorstandssprecher Michael Reditzke. Ein UN-Sonderbeauftragter mit einem starken Mandat würde den Schutz von Journalisten international zur Chefsache machen. Trotz zahlreicher UN-Beschlüsse zur Sicherheit von Journalisten bleiben die Zahlen besorgniserregend. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre sind weltweit mindestens 787 Journalisten wegen ihres Berufs getötet worden, 67 davon alleine im Jahr 2015. Die meisten Reporter sterben außerhalb von Kriegsgebieten, weil sie in Ländern wie Brasilien oder Mexiko über organisierte Kriminalität, Korruption, Machtmissbrauch oder Menschenrechtsverletzungen berichtet haben. Viele dieser Verbrechen bleiben ungestraft. Eine zentrale Stellung im System der Vereinten Nationen. Der von Reporter ohne Grenzen vorgeschlagene Sonderbeauftragte für den Schutz von Journalisten sollte überwachen, inwieweit die UN-Mitgliedstaaten ihre einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen erfüllen. Er sollte direkt dem UN-Generalsekretär unterstehen und die Befugnisse zu eigenständigen Untersuchungen haben, wenn Staaten nach Gewalttaten gegen Journalisten nicht ermitteln, was leider so oft passiert. Durch diese zentrale und dauerhafte Stellung im System der Vereinten Nationen könnte ein Sonderbeauftragter helfen, den UN-Aktionsplan zur Sicherheit von Journalisten besser umzusetzen. Ebenso könnte er die Bemühungen anderer Institutionen für mehr Schutz von Journalisten unterstützen, darunter UN-Organe wie die UNESCO, der UN-Menschenrechtsrat, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, aber auch andere Organisationen wie der Europarat und der Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit der Interamerikanischen Menschenrechtsorganisation. Details zur Rolle des vorgeschlagenen UN-Sonderbeauftragten findet man in den Empfehlungen von Reporter ohne Grenzen im September. Ich verweise also alle Interessierten auf die Seite von reporterohnegrenzen.de oder auch auf Spanisch reporterossinfronteras.org und da findet man zu diesem Thema viele, viele weitere Informationen. Die Situation der Meinungsfreiheit weltweit ist schlecht und wird leider immer schlechter. Diese Pest, freie Meinung zu unterdrücken, greift nun auch mitten ins Herz der sogenannten westlichen Demokratien, wie zum Beispiel der Fall Böhmermann in Deutschland zeigt. Journalisten und unabhängige Medien stehen also weltweit unter zunehmendem Druck. In allen Weltregionen ist im vergangenen Jahr ein Rückgang ihrer Freiräume zu beobachten gewesen. Das geht aus der Rangliste der Pressefreiheit 2016 hervor, die Reporter ohne Grenzen am Mittwoch veröffentlicht hat. Zunehmend autokratische Tendenzen in Ländern wie Ägypten, Russland oder der Türkei tragen zu diesem Trend ebenso bei wie die bewaffneten Konflikte etwa in Libyen, Burundi und dem Jemen. Negativ wirken sich auch die Bestrebungen der Regierungen in Ländern wie Polen und Ungarn aus, staatliche und private Medien unter ihren Zugriff zu bringen. Viele Staatsführer reagieren geradezu paranoid auf legitime Kritik durch unabhängige Journalisten, sagte ROG-Vorstandssprecher Michael Reditzke. Wenn sich selbstherrliche Präsidenten und Regierungen per Gesetz jeder Kritik entziehen, fördert das Selbstzensur und erstickt jede politische Diskussion. Dabei sind lebendige, debattierfreudige Medien gerade dort nötig, wo die Probleme am größten sind und sich Gesellschaften über den besten Weg in die Zukunft verständigen müssen. Zu den Gefahren für die unabhängige Berichterstattung gehören auch medienfeindliche, oft religiös eingefärbte Ideologien sowie repressive Sicherheitsgesetze. Viele Länder haben Gesetze verabschiedet, mit denen Journalisten etwa wegen vermeintlicher Präsidentenbeleidigung, Gotteslästerung oder Unterstützung terroristischer Gruppen ins Gefängnis gebracht werden können. Eine weitere Gefahr geht von Oligarchen aus, die Medien in ihrem Besitz für ihre politischen und wirtschaftlichen Zwecke instrumentalisieren wollten und wollen. Deutschland hat sich in der diesjährigen Rangliste um 4 Plätze auf Rang 16 verschlechtert. Eine Folge der stark gestiegenen Zahl von Anfeindungen, Drohungen und gewalttätigen Übergriffen gegen Journalisten. Die Rangliste der Pressefreiheit 2016 vergleicht die Situation für Journalisten und Medien in 180 Staaten und Territorien. Untersucht wurde im Wesentlichen das Kalenderjahr 2015. Grundlagen der Rangliste sind ein Fragebogen zu allen Aspekten unabhängiger journalistischer Arbeit sowie die von ROG ermittelten Daten von Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Journalisten. Daraus ergeben sich für jedes Land Punktwerte, die im Verhältnis zu den Werten der übrigen Länder die Platzierung in der Rangliste bestimmen. Gewalt und Anfeindungen bis hin zu Todesdrohungen gegen Journalisten haben in Deutschland 2015 massiv zugenommen. Insgesamt zählte Reporter ohne Grenzen mindestens 39 gewaltsame Übergriffe gegen Journalisten, insbesondere bei Demonstrationen der Pegida-Bewegung und ihrer regionalen Ableger, bei Kundgebungen rechtsradikaler Gruppen oder auf Gegendemonstrationen. Mehr zum Stand der Pressefreiheit in Deutschland ist in der Nahaufnahme Deutschland als PDF-Archiv erhältlich, Webseite reporterohnegrenzen.de. Da kann man im Einzelnen die Fälle nachlesen, wann und wo es zu diesen Übergriffen gekommen ist und welche Folgen jeder einzelne Übergriff hatte. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um den Fußball kreist. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Kamel oder Camel, sondern Stuyvesant heißt. Das ist wahr. Das ist wahr. Dortmund leben. trotzdem keine Kinder kriegt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst. Aber sonst. Alles Lüge. Alles Lüge. Alles Lüge. Alles Lüge. Selbst wenn du mich fragst, ob ich dich liebe, und ich sag ja, weiß ich manchmal nicht genau, ist das nun Lüge oder wahr? Weil ich oft gar nicht mehr weiß, was ist das Liebe? Liebt der Papa sein Auto, liebt die Mama den Kaffee, liebt das Baby seine Windel, wie der Weihnachtsmann den steht, lieben Kinder Schokolade, wie die Hausfrau. Im Jahr 2015 sind weltweit 110 Journalisten getötet worden. Die Zahlen variieren hier ein bisschen. Aber insgesamt ist es schrecklich. 67 von ihnen starben wegen ihrer Arbeit, einer mehr als im Vorjahr. Sie wurden entweder wegen ihrer journalistischen Tätigkeit gezielt angegriffen oder im Einsatz getötet. In 43 Fällen ließen sich die Motive bislang nicht eindeutig klären. Außerdem wurden 27 Bürgerjournalisten und 7 Medienmitarbeiter getötet. Die gefährlichsten Länder für Journalisten waren 2015 der Irak, Syrien, Frankreich und der Jemen. Rund 2/3 der Getöteten starben außerhalb kriegerischer Konflikte. Sie wurden etwa wegen ihrer Recherchen oder Verbindungen von organisierter Kriminalität und Politik ermordet und gerieten durch islamkritische Blog-Einträge und Karikaturen ins Visier von Extremistengruppen. Überall auf der Welt werden Journalisten zur Zielscheibe von Gewalt. Auch weit entfernt von bewaffneten Konflikten. Schon Recherchen über autoritäre Regime oder organisierte Kriminalität können lebensgefährlich werden. Im Jahr 2015 wurden weltweit 144 Medienschaffende getötet. Und mit ihnen ein Stück unserer Informationsfreiheit. Um ein weltweites Zeichen gegen gewaltsame Unterdrückung zu setzen, entwickelten wir von Reporter ohne Grenzen The Weapon, die Waffe für Informationsfreiheit. Die einzige Waffe, die Menschen jemals einsetzen sollten. 144 Kugelschreiber für 144 ermordete Journalisten. Handgefertigt aus abgefeuerten Patronenhülsen. Formvollendet in einer hochwertigen Fassung aus Walnussholz. Geliefert in handnummerierten Munitionskisten. Helfen auch Sie uns im Kampf gegen die Unterdrückung der Informationsfreiheit. Jeder Kauf unterstützt unsere Arbeit. The Weapon. Die Waffe für Informationsfreiheit. Ja, eine tolle Aktion eigentlich. Man kann also diesen Kugelschreiber bestellen. Man geht auf die Homepage von Reporter ohne Grenzen Deutschland und da hat man das Angebot und kann sich anmelden und kann die Bestellung aufgeben. Man hat also mein baldiges Ableben angekündigt. Ich selbst bin mal Ziel gewesen einer Ausspähung. Das hat aber solche Konsequenzen gehabt, dass man eigentlich fast beruhigt sein kann, wenn das so einen Aufruhr verursacht. Ja, dass vor meinem Haus demonstriert werden sollte, konkret direkt vor dem Zimmer meiner 16-jährigen Tochter. In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag ist unser Haus angegriffen worden, mit Wurfgeschossen. Die Redaktionsfenster sind beschmiert mit Lügenpresse, halt die Fresse. Es ist Schweineblut verteilt worden auf dem Briefkasten. Hier gab es offenbar einen rechtsextremen Anschlag auf das Büro. Deutschland hat relativ paradiesische Verhältnisse. Natürlich kann ich nachvollziehen, wenn Journalisten Angst haben. Eines der größten Risiken als Auslandskorrespondentin in anderen Ländern ist eindeutig das Entführungsrisiko. Letztlich muss man einfach dann weggehen, ja, so schnell wie möglich und unberechenbar sein. Pressefreiheit. Pressefreiheit ist die wichtigste Arbeitsgrundlage. Dass ich ohne Vorgabe, natürlich nicht unvorbereitet, aber ohne klare Vorgabe, wie das Ende dieser Recherche aussehen soll, irgendwo hinreise, mich selbst mit allen Möglichkeiten kundig machen kann, vor Ort, mit allen Seiten sprechen kann. Ich persönlich will kein Land, in dem bestimmte Aspekte der Realität, die uns umgeben, ausgespart werden. Pressefreiheit. Die Tatsache, dass Menschen E-Mails schreiben können, dass sie auch anderweitig schnell mit uns in Kontakt kommen können, sorgt dafür, dass wir eine viel schnellere und stärkere Resonanz kriegen als früher, glaube ich. Das Schicksal des Bloggers in Saudi-Arabien, der im Moment im Gefängnis ist, der wäre wahrscheinlich früher einfach nur verschwunden. Jetzt kann er nicht ganz einfach so verschwinden. Pressefreiheit. Als ich mich entschieden habe, Anfang der 90er dafür, diesen Job auszuüben, war mir auch klar, dass er öfter mal mit Schwierigkeiten verbunden sein wird. Dann kommt irgendeine Nachricht und man denkt sich, Wahnsinn, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, das muss ich jetzt sofort machen. Und ich glaube, dieser Impuls, das ist etwas, was diesen Beruf von anderen unterscheidet. Die Vorfälle der letzten Wochen und Monate haben mit Sicherheit nicht dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, ob dieser Beruf noch mein richtiger Beruf ist. Ich bleibe gerne Journalist. Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven und man muss es schon besitzen. Zum Fenster rauszuwerfen. Und wenn ich das Große losziehe, uns geht nicht gleich alles drauf, mach ich an der nächsten Ecke eine Lottobude auf. Das ist schon so. Geld! Manche haben's, manche haben's nicht. Gib mir ein bisschen Geld. Aber ich will einfach sauer. Sammeln kann man eigentlich nur warnen, denn noch nicht mal Samt und Seide können ihre Pferdefüße tarnen. Und wenn ich das Große losziehe, geb ich sicher alles aus. Für Platin, Gold und Aktien und ein super großes Haus. It's living. Jetzt erreichen, vielleicht lässt sich ja der eine oder andere mal erweichen. Denn mein Bankdirektor hungert, die Gerichtsvollzieher weinen. Vielleicht schickt mir ja ein netter Millionär mal ein paar Scheine. Ich sammle den Scheine. Geld! Manche glücklich, es beruhigt nur die Nerven und man muss es schon besitzen, um es zum Fenster rauszuwerfen. Und man kann bekanntlich alles außer Liebe dafür kaufen. Doch der beste Weg von allen ist es einfach zu versaufen. Ein bisschen Geld. Ich brauch Geld. Aber ich will einfach saufen. Gib mir ein bisschen Geld. Geld. Gib mir ein bisschen Geld. Ich brauch Geld. Aber ich will einfach saufen. Gib mir ein bisschen Geld. Manche haben's nicht. Manche haben's nicht. Will nichts klippern. Aber ich will einfach saufen. Danke. Wenn ich alles krieg. Ja, das war der gute Rio Reiser. All-Time Best, die größten Hits von Rio Reiser. Da hat Reklam eine wunderschöne Musikedition herausgebracht vor ein paar Jahren. Da sind wirklich seine tollsten und besten Lieder und Songs und Hits. Feind, 18 Lieder. Das war gerade das Lied Geld. Mittlerweile auch im Studio eingetroffen, Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Draußen liegt ein Grauschleier über der Stadt. Aber das macht ja nichts. Ja. Wir haben die Sonne ja im Herzen. Ne? Und keine Mutter hat den weggewaschen, den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat. Mutter Erde natürlich. Ja, ist viel passiert in den letzten 14 Tagen. Wir hatten den 1. Mai dazwischen. Am 1. Mai gibt es immer Mai-Randale in Berlin, in Kreuzberg. Ich habe hier mal atmosphärisch etwas eingefangen. Das ist ein atmosphärischer Gruß aus Berlin. In Kreuzberg hat mir ein Freund ein paar Aufnahmen geschickt, ein paar Tonaufnahmen. Es wird ja oft kritisiert, dass die Mai-Randale zu einem... Polizei, die Versammlung ist hiermit aufgelöst. Dass die Mai-Randale zu einem hohlen Ritual verkommen ist, wo nur besoffene Punks rumlaufen und Randale... Jugendliche versuchen einfach Katz und Maus mit der Polizei zu spielen. Das ist die Kritik. Die Realität ist anders. Die Realität ist, dass das natürlich auch eine Dimension ist, aber die meisten Leute, die demonstrieren, haben Wut und Hass auf das System, in dem sie gezwungen sind zu leben und dass sie so verarmt und machtlos werden lässt. Jedenfalls, Hunderttausende waren in der BRD für gerechten Lohn auf der Straße. Neonazis störten die Rede von Justizminister Maas, jawohl. Und es gab am 1. Mai, wie jedes Jahr, einen brutalen Polizeieinsatz in Istanbul. Meistens geht das auch mit Toten ab. Mehr als 390.000 Menschen haben sich am Sonntag an den mehr als 500 Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB beteiligt. In diesem Jahr standen sie unter dem Motto Zeit für mehr Solidarität. Auf der zentralen Kundgebung in Stuttgart forderte der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann die Bundesregierung auf, endlich gegen die zunehmende soziale Spaltung vorzugehen. Während die Reichen immer mehr Vermögen ansammeln, ist jeder dritte Erwachsene in Deutschland zu arm, um zu sparen oder hat sogar Schulden. Durch den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen entstehe in den Betrieben eine Zweiklassengesellschaft. Na gut, das wissen wir alles. Das wird immer wiederholt auf den 1. Mai-Demos. Ich weiß nicht, ob du auf der Demo warst, hier in Barcelona, Werner, letzten Sonntag. Ja, ich konnte leider keine Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt zu einer revolutionären 1. Mai-Demonstration hin oder zu einem dieser Trauermärsche, wo viele, viele Leute hinter vorfabrizierten Transparenten herlaufen. Also sowas Ähnliches kann man ja in Barcelona auch machen. Ne? Da gibt es auch immer eine kämpferische 1. Mai-Demonstration und dann die große, friedliche und so. Aber diesmal konnte ich wirklich nicht wählen. Ich war überhaupt nicht hier. Ich war auf dem Land, ungefähr 300 Kilometer weg von hier. Und da kriegt man überhaupt nichts mit vom 1. Mai. Ja, und da lässt sich's schlecht demonstrieren zwischen Kraut, Rüben, Kühen, Schafen und Hühnern. Ja, hier in Barcelona war dann doch ein bisschen was los am späten Nachmittag. Da haben sogar Leute ein Haus besetzt, ein Gebäude hier, ganz in der Nähe von unserem Studio in der Calle Avignon. Es gab ziemlich viel Geheimniskrämerei um die Nachmittagsdemo. Da wurde einfach nur gesagt, wir treffen uns da und da und niemand wusste, wo es hingeht, wann und warum. Als dann ein paar tausend Leute zusammen waren, zog der Zug dann doch in Richtung Innenstadt und besetzte eben jenes Haus, das ich gerade erwähnt habe. Auch in anderen Ländern war ordentlich was los. Auf der Demo in Berlin sprach der DGB-Vorsitzende, das Vorstandsmitglied Stefan Körzel, für mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr Investitionen in öffentliche Infrastruktur und sozialen Wohnungsbau aus. Früher in Berlin, da gab es immer die zwei Demos. Da gab es die offizielle Demo vor dem Reichstagsgebäude, da sprach dann so ein fürchterlicher fast rechtsradikaler Gewerkschaftsvorsitzende, der hat da immer die Reden gehalten und dann wurde gepfiffen, gestört und protestiert von linken Gewerkschaftsmitgliedern und danach ging es dann zur alternativen Demo nach Kreuzberg. Ja, aber genau bei solchen Forderungen, die du gerade zitiert hast, da wird eigentlich das ganze Elend der Arbeiterbewegung klar, oder vom 1. Mai, ja, da geht's jetzt um gerechte Löhne. Also die Unternehmer werden angefleht, bitte, bitte gebt uns doch ein bisschen mehr ab von dem, was wir produzieren und was wir schaffen. Ja. Dazu ist der 1. Mai verkommen. Ne? Also ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich erinnern, 70er Jahre, wahrscheinlich 80er auch noch, oder einige noch bis heute, da ging es dann, das System der Lohnarbeit muss weg, ja? Also Kapitalismus abschaffen. Ne? Aber heute sieht es wirklich nur noch sehr traurig aus. Nicht wahr? Traurig sieht's aus und wir hoffen, dass es nicht so traurig bleiben wird. Dass trotz guter wirtschaftlicher Lage in einem der reichsten Länder der Welt immer mehr Menschen von Armut bedroht seien, sei ein Skandal, kritisierte Körzel. Bei den meisten Gewerkschaftskundgebungen spielte auch die Ablehnung der sogenannten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA bzw. Kanada eine große Rolle. Die kanadischen, die europäischen und die US-Gewerkschaften seien sich darin einig, dass die Verträge nur wenige nützen und zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung gehen. Nötig sei ein fairer Welthandel, von dem alle profitieren und starke Rechte für alle Beschäftigten. Das forderte Körzel in Berlin. Jenseits der traditionellen Demonstrationen kam es am Sonntag unter anderem in Bochum, Rostock und Plauen zu Protesten von Antifaschisten gegen Aufmärsche von Neonazis. Auch der DGB rief bei seinen Kundgebungen zum Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf. Was die Rechtspopulisten fordern, das hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit sozialem Zusammenhalt. Nichts mit sozialer Gerechtigkeit, nichts mit fairer Globalisierung und schon gar nichts mit Solidarität, sagte DGB-Chef Hoffmann in Stuttgart und übte scharfe Kritik an der Alternative für Deutschland, die in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zeitgleich ihren Parteitag abhielt. Im sächsischen Zwickau störte unterdessen eine Gruppe Neonazis den Auftritt von Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD mit Trillerpfeifen und Pöbeleien. Die Rednertribüne musste von der Polizei geschützt werden. Werfen wir einen Blick nach Hamburg. Bereits am Samstagabend hatten in Hamburg und Berlin linke Gruppen demonstriert. Das passiert immer in der Nacht vorher, in der sogenannten Walpurgisnacht. Da gibt es in Berlin traditionell eine Frauendemo und dann gibt es die sogenannten spontanen Kleindemos. Das sind also, könnte man sagen, kleine Demokommandos, die gehen rum und sprühen zum Beispiel nette Botschaften auf die Fassaden von Banken. Dabei geht auch hier und da mal etwas kaputt. Und das sind dann sogenannte kleine Vordemo-Aktionen. Ja, aber das machen doch wahrscheinlich nur Männer, ne? Weil die Frauen, die Hexen, die treffen sich ja in der Walpurgisnacht da auf dem Blocksberg, ne? Die sind da beschäftigt. Ja, gut. In der Hansestadt gingen rund 2000 Menschen auf die Straße. Ein 24-Jähriger wurde dort festgenommen. Er soll ein Fahrrad der Bundeswehr in Brand gesetzt haben. Achtung, nein, nicht ein Fahrrad, ein Fahrzeug. Er soll ein Fahrzeug der Bundeswehr in Brand gesetzt haben. Pfui, das tut man aber auch nicht. Das machen die in Afghanistan schon. Das muss man jetzt nicht auch noch in Hamburg machen. Während die Demonstrationen in Deutschland im Wesentlichen friedlich verliefen, ging die Polizei in anderen Ländern mit brutaler Gewalt gegen Arbeiter vor. Und Arbeiterinnen. In Istanbul prügelten die Beamten auf Demonstranten ein, die am Sonntag versucht hatten, an den Taksim-Platz zu gelangen. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, waren allein in Istanbul mehr als 24.500 Polizisten und 120 Wasserwerfer im Einsatz. Mindestens 40 Menschen wurden demnach festgenommen. Ein 57-Jähriger soll von einem Wasserwerfer angefahren und seinen Verletzungen erlegen sein. Soll. Diese Meldung hat sich mittlerweile bestätigt. Ein Land, das traditionell den 1. Mai immer gefeiert und hochgehalten hat, schon aus ideologischen und Gründen der Staatsräson, war natürlich die damalige Sowjetunion, Russland. In Moskau gingen mehr als 100.000 Menschen bei der Parade der Gewerkschaften auf die Straße. Sie marschierten mit der Forderung, Nein zu Steuererhöhungen und Preissteigerungen, Ja zu besseren Gehältern und Renten zum Roten Platz. Lenin würde sich jetzt im Grabe umdrehen. Der Kapitalismus hat sich in Russland wieder festgesetzt und nun müssen die Arbeiter wieder marschieren und fordern bessere Gehälter und Renten. Wer hätte das gedacht? Einen neuen Zar haben sie auch, Putin. Und die türkische Polizei, woher hat die ihre Uniformen? Aus Deutschland. Und die Wasserwerfer? Aus Deutschland. Und das Tränengas? Aus Deutschland. Also, Fazit, deutsche Waffen, deutsches Geld. Türkei, eine Kampffront. Ja, die haben sich schon immer ganz gut verstanden. Wir hatten ja hier berichtet, schon zu Kaiserszeiten hat Deutschland natürlich zusammen mit der Türkei versucht, den Islam zu bewaffnen und gegen die Briten zu hetzen. Die Briten haben das umgekehrt auch gemacht mit den Sunniten und Schiiten und dann kam es zu Stellvertreterkriegen, wie auch heute in der arabischen Welt es der Fall ist. Gut, das war der 1. Mai. Ein Lied zum Thema. Ich habe hier eine kuriose Gruppe, die hat mir einmal vor Jahren eine Freundin entdeckt, die Yolanda. Die Gruppe heißt Die Firma. Das klingt erstmal harmlos, man denkt da an ein Steuerberatungsbüro oder an die CIA. Aber nein, es ist eine Punkgruppe aus dem Osten und das Lied heißt Faschist, die Firma Ostbank. Tonqualität ist nicht die beste, aber Kameraden auf der ganzen Welt. Das scheint doch fest, was dieser Typ für immer war und böse Heil! Ein dreckiger Scheiß-Faschist! Das ist! Das ist! Das ist! Das ist! Das ist! Das ist! Wird der Zeit vor einer besseren Zeit mit einem Führer an der Spitze? Wird der Zeit vor einer besseren Zeit mit einem Führer an der Spitze? Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Neuwahlen in Spanien, jetzt ist es soweit. Heute Morgen habe ich hier im Radio, Radio Nacional de España, das ist der offizielle Sender der spanischen Regierung, gehört, dass die Regierungspartei PP mit 27% als stärkste Partei wiedergewählt werden sollte. Im nächsten Juni, und zwar, ich glaube, am 26. Ne? Die sprechen schon 26. von 26 Jota, da soll es Neuwahlen geben, genau am 26. Juni. Nach dem endgültigen Scheitern, also einer Regierungsbildung hier in Spanien, hat der König, König Felipe der VI., am Dienstag das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 26. Juni angesetzt. Der König habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, teilte ein Sprecher des Parlaments mit. Um Mitternacht war zuvor die Frist zur Wahl einer Regierung abgelaufen. Danach muss nach spanischem Gesetz binnen 54 Tagen neu gewählt werden. Der 26. Juni ist der spätestmögliche Termin. Die lassen sich also viel Zeit. Bei der Parlamentswahl am 20. Dezember war die bislang regierende konservative Volkspartei PP zwar erneut stärkste Kraft geworden, hatte die absolute Mehrheit indes verfehlt. Alle Versuche zur Bildung einer Koalition waren gescheitert. Jetzt kann man sich fragen, warum? Was ist da passiert? Wie ist die Lage? Ja, gut, also diese Meinungsumfragen, diese Erhebungen, die da periodisch stattfinden, die dann diese oder jene Wahlprognose abgeben, die Frage, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, dann das ist eine reine Geschmacksfrage. Es kommt immer darauf an, wer die publiziert, wo die publiziert werden. Also diese Sache, dass jetzt, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent hast du gesagt, dass die CIS da vor... Die neuen Zahlen waren heute Morgen ganz aktuell 27% PP. Podemos wird 3 Punkte verlieren, wird allerdings diese Stimmen an Izquierda Unida abgeben, die im Aufwind sind. Also, und die Ciudadans werden auch leicht zunehmen. Diese Prognose ist von der CIS, ne, von diesem Zentrum und so weiter. Ja, das ist also, wie du gesagt hast, genau der Regierungsapparat, der diese Umfrage da in diesem Fall in Auftrag gibt. Wenn irgendeine Tageszeitung, das Sprachrohr der Sozialistischen Partei, zum Beispiel El País, wenn die ihre Umfragen machen, da kommt dann wieder was ganz anderes raus. Also ich nehme das überhaupt nicht ernst. Also man kann es natürlich nicht ausschließen, dass diese PP-Partei da wieder die eine einfache Mehrheit kriegt, also mehr Stimmen als jede andere Partei. Das kann durchaus passieren. Die Leute sind inzwischen dermaßen verblödet und werden idiotisiert jeden Tag überall. Also kann man sich gut vorstellen, dass das auch wieder passiert. Und dann natürlich Podemos bekommt angeblich weniger Stimmen. Dafür wird dann Izquierda Unida, die Vereinigte Linke hier zunehmen, wo aber schon klar ist, dass die beiden zusammengehen werden und wo auch klar ist, wenn das passiert, dass die dann, selbst wenn die PP die meisten Stimmen kriegen, dass die zweitstärkste Partei werden und noch vor der PSOE, der sogenannten sozialistischen Partei. Ja, weil zu dem Lied reite ich ein in der Arbeitereinheitsfront, ist natürlich nicht leicht. Wo ist die, wo marschiert die, der Arbeitereinheitsfront? In Betrieben, auf der Straße, Streiks, Generalstreik und so, da tut sich also auch große Demonstrationen, da tut sich eigentlich nichts in letzter Zeit. Ne? Und dann bleibt uns halt noch diese politische Ebene, Wahlen, Parteien und so. Und also ich glaube, dass das gut funktioniert, wenn diese Podemos und diese Izquierda Unida zusammengehen und sich gemeinsam präsentieren zur Wahl. Wo bleibt die Arbeitereinheitsfront? Ich sehe sie aber trotzdem. Die schimmert hier und da doch mächtig durch. Wir hatten hier jede Menge Streiks die letzten Wochen und Monate. Die Busfahrer, das U-Bahn-Personal, da brodelt's und gärt es überall. Dann die Mareas, da wird es demnächst eine riesige Demo geben. Die Mareas, das sind die Fluten. Da gibt es die Marea Blanca, die weiße Flut. Das sind die Ärzte und Krankenhausangestellten, Pflegepersonal, die sind stinksauer über die Privatisierungen und die Prekarisierung ihrer Arbeitsverhältnisse. Die haben sehr viel Widerstand angekündigt. Dann gibt es die Marea Verde, dann gibt es die Rentner, die Yayo Flautas, dann gibt es die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die Lehrer und Lehrerinnen, die auch immer weiter prekarisiert werden, das Universitätspersonal, die Kulturschaffenden, überall gärt und brodelt es doch. Die Mareas haben, glaube ich, für Ende dieses Monats eine gemeinsame riesige gewaltige Demo angekündigt und es gibt auch Gerüchte von einem neuen Generalstreik. Das wäre natürlich toll, wenn ein Generalstreik organisiert werden könnte, jetzt in dieser Vorwahlkampfphase. Dann könnte man den Leuten nochmal zeigen, wo es eigentlich lang gehen muss. Was ich besonders interessant finde, ist hier die Diskussion in Katalonien. Nun hat die katalanische Landesregierung das Parlament, das von Konservativen gesteuert wird, im Moment von konservativen Separatisten, die haben völlig schlau der spanischen Regierung ein paar ultralinke Gesetze vorgelegt, die sie verabschiedet haben, zur Bekämpfung der sozialen Armut und zur Bekämpfung der Energiearmut, mit dem Wissen, dass ihre Freunde, ihre rechten Klassenfreunde in Madrid diese Gesetze über den Verfassungsgerichtshof sofort kippen werden. Das wussten die, stehen aber damit beim katalanischen Fuß- und Wahlvolk gut da. Das hat wirklich die letzten Tage doch meine Aufmerksamkeit erregt, wie schlau und opportunistisch diese Leute vorgehen, die ja eigentlich genauso rechts- und arbeiterfeindlich sind wie ihre rechten Freunde von der PP in Madrid, die aber hier mit solchen Gesetzen ankommen. Damit beruhigen sie einerseits die KUP, die Linkspartei, auf deren Stimmen sie angewiesen sind zum Regieren, und andererseits stehen sie gut da und brauchen aber auch nichts zu machen. Es kostet ja nichts, die werden ja sowieso von Spanien abgewiesen und dann heißt es, guckt, die Spanier, die andere Nation, die bekämpfen uns, die wollen nicht, dass wir so fortschrittliche, tolle Gesetze machen. Schlau. Schweinepriester. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom Samstag, dem 7. Mai 2016. Beginnen wir heute doch einfach mit den aktuellen Tagesthemen in 100 Sekunden. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. London wird erstmals von muslimischem Bürgermeister regiert. Der Labour-Kandidat Khan erhielt gestern bei den Kommunal- und Regionalwahlen rund 57% der Stimmen. Er siegte damit deutlich gegen den konservativen Goldsmith. Der Sohn pakistanischer Einwanderer hatte vor seiner politischen Karriere als Menschenrechtsanwalt gearbeitet. Waffenruhe in Provinz Aleppo um 3 Tage verlängert, das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Man wolle so eine weitere Verschärfung der Situation in dem Bürgerkriegsland verhindern. Die Verlängerung gelte auch für die Provinz Latakia. Grüne in Baden-Württemberg stimmen über Koalitionsvertrag ab. Sprechen sich die Mitglieder auf dem Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen für den Vertrag aus, wäre es das bundesweit erste grün geführte Regierungsbündnis mit der CDU. Die Union hatte dem Vertrag bereits gestern zugestimmt. Waldbrände in Kanada weiten sich aus. Die Behörden befürchten, dass sich die Flammen durch ungünstige Wetterbedingungen innerhalb weniger Stunden auf die doppelte Fläche ausbreiten könnten. Gestern wurden tausende Menschen in Autokonvois aus dem Norden der teilweise niedergebrannten Stadt Fort McMurray in Sicherheit gebracht. Margot Honecker ist tot. Die Witwe des früheren DDR-Staats- und SED-Parteichefs Erich Honecker starb im Alter von 89 Jahren in Chile. Als Volksbildungsministerin hatte sie viele Jahre die Politik der DDR mitbestimmt. Bis zuletzt hatte sie das sozialistische System verteidigt. Das Wetter heute meist sonnig und trocken, am Nachmittag im Südwesten sowie an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter, 16 bis 27 Grad. Thema Pressemanipulation und Lügenpressevorwürfe in Deutschland. Die Mehrzahl der Deutschen, der Menschen in Deutschland hält Nachrichtenmedien für gelenkt und für Stützen des Establishments. Das zeigt eine in München veröffentlichte repräsentative Umfrage des Instituts TNS MNIT für den Bayerischen Rundfunk. Demnach denken 6 von 10 Befragten, dass auf Nachrichtenmedien Einfluss genommen wird, beispielsweise worüber und auf welche Weise und Art Medien berichten. Nur gut ein Drittel der Befragten hält die Berichterstattung der deutschen Nachrichtenmedien für wirklich unabhängig. Als Handelnde im Hintergrund gelten insbesondere Politik, Regierung und Parteien und Wirtschaft, Lobbyismus und Druck von Werbekunden, heißt es in der Umfrage. Mehr als die Hälfte der Befragten gab außerdem an, aus ihrer Sicht kontrollierten die Mächtigen im Land, also Staat, Regierung, Wirtschaft, einflussreiche Personen und Interessensgruppen, die Nachrichtenmedien. Eine gesellschaftliche Kontrollfunktion im Sinne einer vierten Gewalt wird der Erhebung zufolge am ehesten Wochenzeitungen und Nachrichtenmagazinen, öffentlich-rechtlichem Fernsehen und Tageszeitungen zugestanden. Die Studie spricht im Fazit von einem allgemeinen Unbehagen gegenüber Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Eliten, das sich im Zuge der Krisen der vergangenen Jahre manifestiert habe. Dieses Unbehagen erfasse auch die Medien, weil sie als Teil des Systems wahrgenommen würden. Der Eindruck, dass die Medien das Establishment stützen oder gar von ihm gelenkt werden, gibt diesem Dilemma weitere Nahrung. Darüber hinaus würden Medien in Mithaftung genommen für die Inhalte, die sie übermitteln. Vor diesem Hintergrund sei auch die hohe Zustimmung zu der Einschätzung zu werten, dass in den Medien häufig absichtlich die Unwahrheit gesagt werde. So gab nicht einmal die Hälfte der Befragten an, dass Medien Sachverhalte so wiedergeben würden, wie sie wirklich sind. Zu den größten Defiziten der Nachrichtenmedien zähle, dass aus Sicht der Befragten zu viel über Probleme und zu wenig über Lösungen berichtet werde. 76% entschieden sich hier für die Antwort, trifft völlig oder eher zu. Außerdem vereinfachten Medien Sachverhalte zu sehr und verbreiteten so Vorurteile. Auch gingen sie zu wenig auf folgende Entscheidungen von Politikern und Wirtschaftsführern für die Menschen ein. Darüber hinaus geht eine Mehrheit der Befragten davon aus, dass Medien berechtigte Meinungen ausblenden, die sie für unerwünscht hielten. Also laut dieser Umfrage sind die Leute ja dann doch gar nicht so doof. Die Mehrheit der befragten Leute in Deutschland sind sich einig, die Medien werden manipuliert und dienen den Interessen der Mächtigen. Klingt doch ganz vielversprechend, oder? Ja, ja, aber welche Konsequenzen hat es? Hat es Konsequenzen? Langfristig muss man das natürlich hoffen, ne? Aber also brauchen wir nicht in die Türkei zu gehen, um Beispiele dafür zu finden. Ach, da war ja jetzt, weiß nicht, wie viele Journalisten da im Knast sitzen. Aber der Direktor von der größten türkischen Tageszeitung, der wurde jetzt auch angeklagt und zusammen mit noch einem anderen führenden Kopf von der Zeitung zu 5 oder 6 Jahren Knast soll der bekommen. Also ich weiß nicht das Urteil, ob das schon durch ist. Und vielleicht ja, ich glaube ja. Und dann gab es eine Pause, er geht raus mit seiner Frau, um Kaffee zu trinken, um nachher wieder reinzugehen zur Urteilsverkündung. Ja, und da wird auf den geschossen. Ja, also das, so sieht's in der Türkei aus, aber in Spanien ist es ja ähnlich. Ja, da von dieser Zeitung El País, der Direktor, der jetzt auch übrigens mit seiner Frau zusammen was ans Tageslicht gekommen ist über die Panama-Papiere, wo die ihr Geld angelegt haben. Dieser Direktor von dieser fortschrittlichen Zeitung El País, ne, hat jetzt einen Journalisten entlassen, weil der genau darüber berichtet hat, über diese Verwicklung von seiner Familie mit diesen Panama-Geschichten. Also gut, er hat nicht bei El País gearbeitet, sondern bei einer Radiostation bei der SER und dort wurde er entlassen, die gehört aber zum gleichen Medienkonzern wie El País. Ja, ja, Pressefreiheit, Pressemanipulation, die Presse ist Privatbesitz von einigen Reichen und Oligarchen und das ist bekannt, das wissen wir und wer da eine abweichende Meinung zu stark und zu akzentuiert bringt, mit Beweisen sogar noch, dem wird es schlecht ergehen. Denken wir an Luxemburg, an die zwei Whistleblower, die stehen jetzt in Luxemburg vor Gericht, die haben an die Öffentlichkeit gebracht, dass die Regierung Luxemburgs mit dem EU-Präsidenten Juncker den Großkonzernen Steuern geschenkt haben, wieder das eigene Steuerrecht gehandelt haben, praktisch also als Steuerkriminalität fungiert haben. Und nicht etwa die Firmen oder die Politiker, die die Steuern hinterzogen haben oder geholfen haben, Steuern zu hinterziehen, stehen unter Anklage, sondern die Leute, die das an die Öffentlichkeit gebracht haben, die Whistleblower. So sieht es mittlerweile aus. Dann soll man sich nicht wundern, dass die Menschen sich ja vom System, vom journalistischen System zum großen Teil abkehren und ins Internet gehen, in YouTube. Wenn man da mal ein bisschen nachforscht nach alternativen Sendern, da gibt es natürlich alles. Da gibt es die tollsten, aber auch die fürchterlichsten Dinge. Und Leute orientieren sich mittlerweile auch an einem russischen YouTube-Sender, der über Deutschland informiert oder über den Westen, der allerdings dann von der Putin-Regierung gesteuert wird und alles tut, um natürlich auch gegen die deutsche Regierung zu hetzen. Wenn wir den Sender dann einschalten, dann kriegen wir wieder vielleicht von der deutschen Regierung eins aufs Haupt, dann Feind hört mit und so. Man darf keine ausländischen Sender mehr hören, das kennen wir ja auch schon aus Deutschland. Naja, oder die ganz großen Whistleblower, die bekannteren, der Assange und Snowden, ne, wo also Snowden dann aufgedeckt hat, diese totale Globalüberwachung der NSA in USA, dann gab es natürlich Proteste und so weiter. Ja, die dürfen nicht uneingeschränkt Zugang haben zu allem, was irgendwie ausgetauscht wird per Telefon oder per Internet oder Mails und so. Müssen also die Geheimdienste auch, wenn sie einen Verdacht haben, gerichtlich das beantragen, dass sie da intervenieren dürfen. Und also jetzt im Jahr 2015 hat also tatsächlich haben die sich dazu herabgelassen, bei Gerichten Überwachung zu beantragen. Und nämlich im Laufe von Jahr 2015 1500 Anträge haben sie gestellt. Ja, und wie viel Prozent davon wurden abgelehnt von diesen Anträgen? Genau 0%, ja. Also da, wenn das verhandelt wird, wird der Antrag, gibt das Gericht dem Antrag statt oder nicht, dann ist da ein Vertreter der US-Regierung präsent, der muss noch nicht mal was sagen, der muss nur da sein und dann wird es durchgewunken vom Gericht. Was für ein schöner Sonntag. Ja, das sind feudale Zustände, meine Damen und Herren. So sieht's aus. Eine kuriose Meldung jetzt mal zum Thema Trump. Wir hatten ja vor ein paar Wochen berichtet, dass die Republikanische Partei unter Abraham Lincoln zum Teil von revolutionären Deutschen mitgegründet wurde, zum Beispiel von Herrn Karl Schurz oder vom Hacker. Der kam aus deiner Gegend mehr, Werner, der Hacker. Und nun ist natürlich so ein Typ wie Trump wie ein Riesenfurunkel, das die Partei, könnte man sagen, vampirisiert hat. Donald Trump, kurios, spielt weiter Songs von Künstlern, die ihm ausdrücklich verboten haben, ihre Songs auf seinen Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. Donald Trump wird Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei in den USA. Das ist mittlerweile raus. Alle anderen haben sich zurückgezogen. Aber kaum ein Musiker will, dass seine Songs auf Trumps Wahlveranstaltungen laufen. Neben Adele, Rem oder Aerosmith wehren sich jetzt auch die Rolling Stones. Doch darauf pfeift der umstrittene Millionär. Warum pfeift er da drauf? Dem ist das egal. Der zahlt dann $100 Bußgeld. Das ist ihm völlig egal, spielt aber diese Songs weiter. Das ist für ihn billiger, als wenn er die kaufen würde wahrscheinlich. Der Typ hat natürlich auch Heerscharen von gewieften Anwälten, die ihn wahrscheinlich aus jeder Bredouille raushauen können. Doch kommen wir noch einmal zu diesem herrlichen Land, in dem wir hier leben. Kommen wir noch einmal zu Spanien. Spaniens Demokratie erlebt derzeit eine ganze Reihe von Premieren. Zum ersten Mal löste der König das Parlament auf, das zum ersten Mal keine Regierung gekürt hat. Und so ruft zum ersten Mal ein König, Felipe VI., die Spanier an die Urnen. Am letzten Sonntag im Juni, nur ein halbes Jahr nach der Wahl, in die sie so viele Erwartungen gesetzt hatten. Einen Generationenwechsel sollte sie bringen, diese Wahl. Die verbrauchten großen Volksparteien sollte sie ablösen. Resultat war mit nur 122 Tagen die kürzeste Legislaturperiode aller Zeiten. Noch im Nachgang zu Donald Trump, ja, nochmal ganz kurz in die USA. Was irgendwo auch dazu gehört, ist jetzt, was gerade in Texas passiert ist, an der Universidad de Texas. Da hat also der Kongress von Texas, wo die Republikaner, also die Trump-Partei, auch die Mehrheit haben, haben die jetzt ein Gesetz beschlossen, dass ab dem nächsten Kurs, also ab 1. August, die Schüler bewaffnet in die Universität rein dürfen und sich da in die Seminare und in die Vorlesungen setzen können. Die dürfen ab jetzt dann Pistolen mitnehmen. Jetzt gefällt es natürlich nicht allen Leuten. Ja? Also zum Beispiel an der Universität selber gibt es viele Professoren, die dagegen protestieren und eine Kampagne dagegen machen, dass das Gesetz in Kraft treten soll. Kann man sich ja leicht vorstellen, warum die Professoren, die Dozenten dagegen sind. Da braucht nur, wenn einer dann sein Examen abgibt, so kurz die Jacke zur Seite schieben, dann sieht der Dozent da, der hat eine Pistole und dann wird er den wahrscheinlich nicht durchfallen lassen. Was für ein... Ja, oder dreht einer durch. Jedenfalls gibt es diese Bewegung der Dozentenschaft dagegen. Und jetzt gibt's aber eine SCC, das ist Students for Concealed Carry, das ist also der studentische Ableger der Waffenlobby, und denen ist jetzt eingefallen, Preise, Geldpreise auszusetzen für Studenten, die Lehrer denunzieren, wenn die Propaganda machen gegen dieses Gesetz, ja. Also das wird dann, passt schön in diese Trump-Richtung, ja, da wird es schon vorbereitet, wie es dann weitergeht. Ne? Oder in Tennessee, da gibt es ein ähnliches Gesetz, allerdings dürfen dort die Studenten noch nicht bewaffnet reingehen, sondern nur die Dozenten selber und andere Beschäftigte an der Uni. Und solche Gesetze gibt es inzwischen in 10 Staaten in den USA. Ja, das ist ja unglaublich. Wo wird das hinführen? Das wird hinführen, dass es eventuell zu mehr Schießereien an Hochschulen und an Schulen kommt. Das ist ganz klar. Wenn die Leute alle bewaffnet rumlaufen, dann sitzt der Colt auch locker, die Aggressionen auch. Es ist also eine bekannte Wahrheit, dass mehr Waffen mehr Morde, mehr Tötungsdelikte und mehr Verletzte erzeugen. Das ist einfach so. Ich brauche hier nicht unbedingt auf Bowling for Columbine von Michael Moore verweisen, damit auch jeder diesen Mechanismus versteht. Also, wir hatten gesagt, Spaniens Demokratie hat sich aufgelöst. Nein, nicht Spaniens Demokratie, Spaniens Parlament. Die Spanier hatten also mit ihrem Votum vom Dezember vergangenen Jahres die beiden großen Parteien, die regierende Volkspartei Partido Popular und die sozialistische Arbeiterpartei PSOE, abgestraft. Gut 3 Jahrzehnte lang hatten sie sich an der Macht abgelöst. Übrigens ähnlich wie in Deutschland oder in Österreich, in allen großen europäischen Staaten war das der Fall. Es gab ein Zwei-Parteien-System, wo einmal die einen und einmal die anderen regierten. Und böse Zungen sagten, gleiches Pferd, ein anderer Reiter. Die Politikerkaste hatte die Wähler tief enttäuscht, weil sie den Bürgern in der Wirtschaftskrise harte Opfer abverlangte und es trotzdem nicht schaffte, die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Und vor allem, weil sie sich unverschämt aus öffentlichen Kassen bediente und von Unternehmern sich schmieren ließ. So eroberte zwar die Volkspartei noch einmal die meisten Parlamentssitze, aber sie blieb weit hinter der absoluten Mehrheit zurück. Die neue liberale Partei Ciudadanos, Bürger, nahm den konservativen Stimmen ab. Doch beide zusammen waren auch nicht stark genug, um zu regieren. Und die Sozialisten blieben zwar zweite Kraft, aber mit dem schlechtesten Ergebnis seit dem Tod des Diktators Francisco Franco. Geschwächt hatte sie Podemos, Wir können, die Populisten aus dem ultralinken Lager der Protestbewegung, die als drittstärkste abschnitten. Ultralinks steht hier in einem Artikel, den ich aus dem Spiegel kopiert habe, mit dem Ultralinks. Ich glaube, das sollte man sich doch besser überlegen, oder? Was denkst du? Ja, also ich glaube, links könnte man noch unterschreiben, ja. Aber die als Ultralinks zu bezeichnen, das ist ja schon ein bisschen heavy. Gut, aber insgesamt ist es natürlich das kleinste das Übel, relativ, ja. Wenn die zusammen zum Beispiel mehr kriegen würden als die Sozialistische Partei und wenn die dann nachher die Sozialistische Partei brauchen, also Podemos zusammen mit Izquierda Unida, ja. Um eine Regierung bilden zu können, dann sollen sie das ruhig machen, aber als stärkste Partei mit mehr Stimmen und mehr Sitzen als die PSOE selber. Ne? Aber gut, diese PSOE, diese Sozialisten ist natürlich suspektes Häufchen, also wird immer kleiner, noch ist es nicht ein Häufchen, aber hoffen wir, dass das bald stattfindet. Und das sieht man auch daran zum Beispiel, ne, diese anderen Parteien, PP, PSOE, diese neue andere Partei, Ciudadanos, ne, auch deren völlige Unterwerfung unter diese TTIP, Geschichten, ja. Von vornherein wird es gut geheißen, obwohl niemand genau weiß, was drinsteht. Und also, ich meine, in Deutschland scheint sich und vielleicht noch in ein paar anderen Ländern, Holland oder so, scheint sich in letzter Zeit ein bisschen was zu tun dagegen, das nicht einfach alles so zu akzeptieren, was die Amerikaner da vorschlagen. Und sogar auf Regierungsebene in Frankreich, der Hollande hat sich also spricht sich inzwischen auch sehr, nicht scharf, aber doch sehr kritisch dieser Geschichte gegenüber aus. Und in Spanien, dann ist Folgendes auch noch, um jetzt die Sache doch noch durchzukriegen, trotz dieser wachsenden Kritik, machen die Funktionäre in Brüssel, die schicken jetzt von Brüssel aus in einzelne Länder Delegationen, um dort mit wichtigen Leuten zu reden. Und wer ist es zum Beispiel hier in Spanien? Das sind Städte, wo inzwischen es linke Bürgermeister gibt oder Bürgermeisterinnen gibt. Ne? In erster Linie Barcelona. Und dann schicken die Leute hier, um mit der Bürgermeisterin zu reden, um ihr die Vorzüge von TTIP beizubringen. Oder andere, Sevilla, die werden dann schriftlich informiert über das gleiche Ding. Ja. Werner, ich muss dazu sagen, die haben natürlich auch kleine Köfferchen dabei, die schnappen dann so praktisch auf und in diesen Köfferchen liegen natürlich große Geldbündel oder Juwelen und Das ist auch eine Sache, das ist auch eine Sache, die wird in diesem Artikel wahrscheinlich nicht erwähnt. Ja, ja, gut, das kann man bis jetzt nur vermuten, aber bewiesen ist es natürlich noch nicht. Aber da ist auch interessant, ja, in wo diese Linken in Muni, also wie Barcelona, Sevilla, Saragossa, Santiago und so weiter, wo die eine Mehrheit haben, haben die teilweise die Unterstützung von dieser sozialistischen PSOE-Partei oder sind mit deren Stimmen von den Gemeinderäten oder Stadträten mitgewählt worden, ne? Und wenn es auf dieser lokalen Ebene ist, sind sie gegen TTIP. Aber ihre gleiche Partei im Parlament, im EU-Parlament, stimmt da immer zusammen mit der PP und den anderen Rechten für TTIP. Das ist unsere sozialistische Partei. Das lässt sich auch durch diese Köfferchen erklären. Ich meine, die da im Parlament sitzen oder die in Brüssel sitzen, die haben ganz andere Interessen. Die denken erstmal an ihre Bäuche und ihre Reitpferde und ihre Ferienhäuser. Und die stimmen natürlich dafür, wenn die Lobbyisten kommen und lassen die Geldköfferchen aufschnappen. Frühling im Niemandsland. Ja, der große Skandal war letzte Woche eben die von Greenpeace veröffentlichten Verhandlungsdokumente zum Handelsabkommen zwischen Europäischer Union und USA. Da war natürlich das Geschrei groß. Wie kommen die an diese Dokumente? Ganz toll war, Greenpeace-Aktivisten hatten an das Brandenburger Tor, auf die Fassade des Reichstags, nicht des Brandenburger Tores, einen Artikel projiziert. Da geht es um die Transparenz und um die Notwendigkeit, dass man diese Geheimverhandlungen, die stattfinden, verbieten muss, um ein transparentes, demokratisches Vorgehen bei solchen Verhandlungen zu gewährleisten. Das ist bisher nicht passiert und das hat Greenpeace eingeklagt. Das war eine tolle Aktion. Dann hatte man auch vor dem Reichstag einen Glaskasten aufgebaut, wo die Leute reingehen konnten und konnten dann diese geheimen Dokumente einsehen. Das ist ein 240 Seiten starkes Manuskript, das heißt TTIP Leaks, und das zeigt eben, wie die Vereinigten Staaten vehement versuchen, ihren Machteinfluss auf die ganze Welt auszudehnen und besonders auf Europa mit ihren Billigstandards, besonders mit ihren verheerenden Sozialstandards bei Sozialleistungen im Arbeitsrecht, aber auch bei Umweltpolitik. Die können da eigentlich schalten und walten, wie sie wollen in den USA, und eben das Verklagungsrecht der Großkonzerne gegen europäische Regierungen. All das ist nun bekannt, all das war Geheimniskrämerei, und mal gucken, die Leute sind ja nicht so doof, oder? Ich glaube, ich habe jetzt was gehört, dass dieser Glasinformationsstand, dass sie da jetzt gezwungen wurden, den wieder wegzumachen, weil sie irgendwie öffentlichen Raum besetzt haben ohne Genehmigung oder irgendwie sowas. Klar, die werden natürlich alles tun, um so etwas zu verhindern oder zu bestrafen oder, wenn sie können, sogar zu kriminalisieren. Jedenfalls stand dieser Kasten bis jetzt tagelang vor dem Reichstagsgebäude am Brandenburger Tor. Wie gesagt, errichteten Greenpeace-Vertreter einen gläsernen Leseraum, und in den Unterlagen ist für jedermann sichtbar, was da eigentlich gekocht wurde die letzten Jahre. Bislang dürfen die Texte nur von Parlamentariern und anderen ausgewählten Personen für maximal 2 Stunden unter Aufsicht in einem Leseraum eingesehen werden. Wir hatten da schon drüber berichtet. Die Anfertigung von Kopien ist verboten und es besteht Schweigepflicht. So eine diktatorische Schweinerei lassen die europäischen Parlamentarier, die wir ja gewählt haben, mit sich machen. Es ist unfassbar, meine Damen und Herren. Gut, wir protestieren immer weiter, wir können gar nicht so viel protestieren, wie wir müssten, sollten. Und hiermit würde ich sagen, beende ich fast schon den Katastrophenblock. Oder gibt es noch ein Thema, das wir vergessen haben? Ja, Hunderttausende noch. Ja, ne? Also, wenn die, wie du vorher, dein Versprecher, der hat mir gut gefallen, wo du gesagt hast, die spanische Demokratie hat sich aufgelöst. Ja, noch nicht, aber sie ist dabei, sich aufzulösen, genauso wie die deutsche und alle anderen Demokratien auch. Ja. Naja, gut, wir bleiben dran. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Vielleicht werfen wir doch noch einen Blick auf die wichtigsten Internetseiten. Und zwar das Greenpeace-Magazin kommt am heutigen Samstag auf der Titelseite mit verschiedenen Meldungen, die auch wieder alle Alarmglocken schrillen lassen müssen. Schwimmende Atomkraftwerke, jawohl. China plant ein schwimmendes Atomkraftwerk im südchinesischen Meer. Sowas muss man sich mal reinziehen. Das ist ein absurdes und gefährliches Vorhaben, sagt Greenpeace-Atomexperte Thomas Breuer. Das sind nämlich leichte Ziele für alle Arten von Anschlägen. Aber so sieht's mittlerweile aus. China. Der renommierte Klimaforscher Mojib Latif gehört zu den angehörten Experten des derzeit in Wien laufenden Kapitalismus-Tribunals. Mit dem Greenpeace-Magazin sprach er über die Macht der wenigen, die sich auf Kosten der Natur bereichern und die Unfähigkeit der Politik, Regeln zu setzen. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel im Greenpeace-Magazin. Ja, die Frage ist also, ist der Kapitalismus ein Verbrechen? Du würdest natürlich ja sagen, Werner, ich auch. Ja, ohne Wenn und Aber. Oh, mein Internet hat sich leider ein bisschen blockiert. Wahrscheinlich ist der Geheimdienst uns da reingeflutscht. Ich muss die Seiten alle nochmal einzeln aufbauen. Gut, meine Damen und Herren, wir beenden hier einfach den Katastrophenblock. Was alles noch passiert ist, werden wir Ihnen nächste Woche weitererzählen. Und bringen wir einmal ein bisschen Musik. Erst ein bisschen Jazz und danach ein Lied. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, später Vormittag, gefühlte 2 Minuten nach 11:30. Eine immer noch sehr dichte Wolkendecke hängt über der Stadt. Es hat heute Vormittag geregnet, die Temperaturen sind gemäßigt, aber auch nicht warm. Eine Jacke sollte man heute schon mitnehmen. Und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um Ihnen gleich ein bisschen Kultur zu bieten. Aber erst ein Lied von unserem Fanny van Dannen. Yes, we can. Bob, der Baumeister, und Joe, der Klempner, saßen auf einem Stein. Sie hatten beide nichts zu tun. Bob sprach, wie kann das sein? Joe rief, das ist die Krise, die schlimmste, die ich kenn. Bob blickte aus dem Fenster und sagte, yes, we can. Was sagst du, fragte Joe, das ergibt doch keinen Sinn. Bob sagte, man, merkst du denn nicht, dass ich am Ende bin? Meine Frau hat mich verlassen, die schöne Mary Ann. Kannst du mich jetzt verstehen? Joe sagte, yes, I can. Warum ist sie gegangen, hat Joe den Freund gefragt. Weil ich immer noch rauche, hat Bob traurig gesagt. Versuch's doch mal mit Yoga, sagte Joe, oder mit Zen. Bob blickte auf den Boden und sagte, yes I can. Hör endlich auf damit, rief Joe, wie soll das weitergehen? Wir brauchen keine Sprüche, Mann, was wir brauchen sind Ideen. Wir müssen was erfinden, was alle haben wollen. Bob wollte sagen, yes we can, doch er sagte nur, na toll. Sie haben lange nachgedacht, bis weit nach Mitternacht. Dann sagte Bob, ich hab's, pass auf, genau so wird's gemacht. Wir bedrucken T-Shirts, vorne drauf, da steht Obama-Fan. Und hinten drauf, na was wohl, Joe sagte, yes we can. Sie gingen in eine Kneipe und waren so gut gelaunt. Die anderen Gäste stutzten, auch der Wirt hat gestaunt. Bob hat mit einer Frau getanzt, streichelte ihren Arm. Nach einer Weile sagte sie, mir wird langsam warm. Sie zog ihren Pulli aus und kippte einen Schnaps. Dann kehrte sie zu Bob zurück und gab ihm einen Klaps. Los, weiter, rief sie, tanzen, glotz nicht auf meine Brust. Tu ich gar nicht, sagte Bob, er hat schlucken gemusst. Denn da stand Joe, saß auch ganz groß Obama-Fan. Die Frau drehte sich um und da stand, yes, we can, yes, sir, I can boogie, rief sie. Und Bob blickte zu Joe, der sagte, da war jemand schneller. Und Bob rief lachend, yo, sie tanzten bis zum Morgen, dann mussten alle gehen. Und nun fragte die Frau, Bob sagte, yes, we can. Ja, ein drolliges Lied über natürlich Obama, Yes We Can, und der Klempner, The Plumber. Kommen wir zum Thema Kultur. Lassen wir die Politik draußen, obwohl Kultur ist Politik, also bleibt die Politik letzten Endes nie draußen, wenn wir es streng sehen. Sprechen wir über Filme, Filme, die wir uns selber angeschaut haben, die wir gut finden, und natürlich auch Filme, die wir empfehlen, und Filmveranstaltungen hier in der Stadt und vielleicht sogar weltweit. Ein Film, den ich gesehen habe und der mir außerordentlich gut gefallen hat, ist The Lady in the Van. Die Dame im Lieferwagen, könnte man den übersetzen. Da geht es um eine obdachlose Alte, die völlig schräg drauf ist und die eine interessante Geschichte in ihrem Leben erfahren hat. Eine interessante und eine sehr dramatische. Nicholas Hindner verfilmte das Erinnerungsbuch des britischen Schriftstellers Alan Bennett an die obdachlose Frau, die sich mit ihrem Lieferwagen für 15 Jahre in der Einfahrt seines Hauses in London einquartiert hatte. Großartig in der Hauptrolle Maggie Smith. Hören wir mal kurz in den Trailer rein, um ein paar sonore Eindrücke zu haben, und dann liefere ich ein bisschen was zum Inhalt. Sie sind nicht Johannes, oder doch? Welcher Johannes? Der Apostel, den Jesus liebte. Nein, mein Name ist Bennett. Eine kluge, gebildete Frau. Und die führt so ein Dasein. Ich habe Inkognito studiert, à Paris. Aber was haben Sie studiert? Musik. Das Pianoforte womöglich. Letztes Jahr war sie in der Gloucester Avenue. Jetzt sind wir dran. Haben Sie vor, länger hier zu sein? Mr. Bennett, die ideale Lösung wäre ein Parkplatz außerhalb der Straße. Wir sprachen gerade davon, wie dankbar sie Ihnen sein wird. Ja. Ja. Ich soll den Van in Ihre Auffahrt aufstellen? Nur so lange, bis Sie wieder klar sehen. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Gebt her! Mach die Tür zu, ich bin eine beschäftigte Frau! Ich habe einen Preis für das Malen erhalten. Aber sie ist ganz klumpig, Sie müssen umrühren. Ich weiß, ich habe umgerührt, nur mir ist Madeira-Kuchen reingefallen. Jackson Pollock selbst hätte es nicht besser machen können. Hätten Sie Lust, mich die Straße hinaufzurollen? Offen gesagt, gar nicht. Vorsicht! Sie sehen heute besonders hübsch aus, meine Süße. Nenn mich nicht meine Süße. Ich bin eine todkranke Frau. Irgendwann müssen wir alle gehen, meine Liebe. Müffelt, als wäre sie schon tot. Ja, eine schräge Alte. Es lohnt sich, diesen Film zu sehen. Es beginnt dramatisch mit Schwarz-Weiß-Film und Geräuschen, die auf einen Autounfall schließen lassen. Danach sieht man eine Frau am Steuer eines Lieferwagens, dessen Frontscheibe gesplittert und blutüberströmt ist. Dem sie möglicherweise verfolgenden Polizeiwagen entkommt sie auf einer Landstraße. Jahre später begegnen wir ihr wieder. der Lady in the Van, die sich mit ihrem Gefährt in einer ruhigen Straße im großbürgerlichen Londoner Stadtteil Camden eingerichtet hat, von den Anwohnern mehr oder weniger toleriert. Einen dauerhaften Platz für sich und ihren Wagen findet sie schließlich in der Einfahrt des Hauses, in dem der Schriftsteller Alan Bennett lebt. Was von ihrer Seite als vorübergehender Aufenthalt angekündigt wird, entwickelt sich schließlich zu einer 15-jährigen Angelegenheit. Eine 15-jährige Affäre. Sehr schräg, die alte Dame, die riecht natürlich auch nicht besonders, die ist wirklich die typische Homeless-Alte, verrückt, brabbelt wirr vor sich hin zum Teil, hat die abenteuerlichsten Plastiktüten in ihrem Wagen gebunkert und ist auch nicht sehr freundlich, sondern giftet jedermann an, der da gerade vorbeikommt. Und die Nachbarn, das kommt in dem Film sehr nett zum Ausdruck, die britische Mentalität, die man hier vielleicht gar nicht so kennt, dieses schlechte Gewissen haben, zur Upper Middle Class mittlerweile zu gehören, das wird am Anfang betont. Und dann sieht man die Leute, die Personen wie die Homeless Lady gar nicht wollen, haben aber trotzdem ein schlechtes Gewissen und dulden sie, Zähneknirschen, bringen ihr Kuchen und Tee raus an den Lieferwagen, beten aber insgeheim in ihren Stuben, dass die möglichst abhaut oder woanders parkt und nicht gerade in ihrer Straße und vor ihrem Haus. Und dieser Konflikt ist sehr gut dargestellt in dem Film, sehr liebevoll sogar gemacht. Der Film ist neu, von 2015, Großbritannien, wie gesagt. Nicholas Hindner ist der Regisseur. 104 Minuten lang und wie gesagt, Maggie Smith großartig in der Rolle der alten Dame, dann Alex Jennings in der zweiten Hauptrolle und verschiedene andere sind dabei. Hast du etwas gesehen die letzten Wochen, was sich lohnt, dem Publikum zu empfehlen? Vor ein paar Tagen allerdings eine Geschichte, wo man vielleicht weniger schmunzeln muss, war auch kein Film, sondern Dokumentarfilm zu diesem Thema da Mexiko, wo vor anderthalb Jahren dann plötzlich 43 Studenten verschwunden wurden. Der Film heißt Mirar Morir. Und also ich hatte vorher schon ziemlich viele Informationen über diese Geschichte, sehr gut gemacht. Dokumentarfilm, was ich nicht so klar hatte, was mir aber da jetzt klar geworden ist, die Implikation vom Militär. Ne? Die Informationen, die man seither hatte, waren ja die Polizei, die korrupte lokale Polizei in Zusammenarbeit mit Narko-Banden, dass die also erstens geschossen haben auf die unbewaffneten Studenten und zweitens die nicht sofort tot waren, dann eben diese 43 mitgenommen haben, die man bis heute nicht gefunden hat. Die waren einfach verschwunden und aber das mexikanische Militär war auch präsent, ja, und waren genauestens informiert, was abläuft, was vor sich geht, haben aber in keinem Moment interveniert. Die sind also nur so als Zuschauer da gewesen, also wo dann Studenten mit denen geredet haben, mit den Militärs, haben die eben nur gesagt, ja, was wollt ihr denn, ihr seid doch selber schuld und das war alles. Ja. Also das wurde sehr schön klar in diesem Film. Ankündigungen, Kino hier in der Stadt, was gibt's da? Da gibt's morgen am Sonntag, da geht's auch um eine Lady, aber nicht die Lady in the Van, sondern um Lady Bird, Lady Bird. Dieser Film von Ken Loach, der jetzt inzwischen 20 Jahre alt ist, aber genauso aktuell wie damals. Und wo wieder in der enteigneten Bank, in dem Stadtteilzentrum in der Travesera de Gracia, 181, morgen Abend um 20 Uhr. Die machen jetzt also in diesem Monat Mai wieder so einen Zyklus, immer zu bestimmten Themen. Und der Zyklus heißt jetzt L'Europa della Vergogna, also das Europa der Schande. Und der Film von Ken Loach, das ist also morgen Abend, da geht's um eine Frau, das ist die Lady, die alleinstehende Mutter, Maggie, mit ihren vier Kindern, die also angewiesen sind jetzt auf die, wie sagt man, Sozialunterstützung des Staates. Und geraten jetzt da rein in diese Maschinerie und mit Problemen und Schwierigkeiten, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Das ist morgen Abend, dann am Mittwoch, wie immer bei Goethe, Gratis-Kino im Goethe am Mittwoch, Eintritt auch um 20 Uhr. Und ein deutscher Film, der so 5-6 Jahre alt jetzt, von Alexander Adolf, und der Titel ist »So glücklich war ich noch nie«. Also da geht's um Mann und eine Frau, die sich kennenlernen in einer Luxus-Boutique. Frank und Tanja, er von Beruf ist Trickbetrüger und sie Prostituierte. Sie probiert sich da einen Mantel an und er will ihr jetzt den Mantel bezahlen, mit einer gefälschten Kreditkarte natürlich, wird dann aber festgenommen. Und wie es in der Ankündigung heißt, kurz vor Ausbruch der jetzigen Finanzkrise und eine Hochstapler-Komödie mit satirischen Seitenhieben auf eine Gesellschaft, in der Betrüger und Betrogene zwei Seiten einer Medaille bringen. Ich will zu dem Film kurz was sagen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Der ist meiner Meinung nach ein kleines Juwel, sowohl schauspielerisch, großartig Nadja Uhl in der Rolle der Tanja, der Prostituierten, und dieser David Strisow, der ist einfach genial in der Rolle dieses kleinen Hochstaplers, der spielt den wirklich total überzeugend. Der guckt immer so unschuldig mit seinen blauen Augen aus der Wäsche, aber wickelt die Leute unglaublich toll um den Finger. Ja, also das am nächsten Mittwoch im Goethe-Institut um 20 Uhr und dann Donnerstag und Freitag und Samstag drei Tage volles Programm im Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, also anarchistisches Filmfestival nennt sich das, wird jetzt zum sechsten Mal veranstaltet hier in Barcelona. Und natürlich alles gratis, und aber wer es natürlich irgendwie machen kann, sollte dann vielleicht doch einen kleinen Solidaritätsbeitrag spenden. Warum? Programm, das geht immer den ganzen Nachmittag bis spät hinein in den Abend. Am Donnerstag fängt es um 5 Uhr an. Da, also dann, das ist so eine bunte Mischung aus Kurzfilm, Spielfilm, Dokumentarfilm, die dauern dann so zwischen 15 Minuten und anderthalb Stunden, mit so Titeln wie Pan de Serin, Brot aus Sägemehl, oder, übrigens, auch, wird informiert über die letzte Situation, die neueste Situation von diesem anderen Stadtteilzentrum, Bank Expropriat. Das alles findet statt, wo in einem Stadtteilzentrum da oben San Andreu, U-Bahn-Station Fabra y Puig in La Cinética. So heißt es, La Cinética. Fabra y Puig Nummer 34, also Rambla Fabra y Puig, nicht Pasetsch, Fabra y Puig. Und dann am Freitag fängt schon um 4 Uhr an, am Nachmittag, El Pez de las Cadenas, die Schwere der Ketten, Gloria, Solo Dedicho Guapa, Europe is Killing, am Abend dann noch was zu Kurdistan. Und es geht dann bis 12 Uhr, genau wie am Samstag auch. Da fängt es auch um 4 Uhr schon an. Luego El Tiempo de las Cerezas, die Zeit der Kirschen, über Griechenland, wie überleben und ende dann am Samstagabend mit einem Filmchen, das heißt Feuermeer. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, wie man das richtig übersetzt. Jedenfalls, wer sich genauer informieren will über das Programm, im Internet kann man das finden unter La Cinetica, also mit C, lacinetica.wordpress.com. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. This is 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 ボンディアデザカタルニャアンモルタパシオファリシタッツアコントラバンダ FM91.4 アシュンタッコムタルイニーマンスランド25アンチャリュアルダッアンラゾナス。 Ja, wir haben nur noch ein paar Minuten hier im Niemandsland. Die Zeit ist wie immer verflogen. Gerd Polt hat im Spiegel von dieser Woche ein Interview gegeben, dem Spiegel. Und da sagt er ein paar sehr schöne, interessante Wahrheiten zum Thema Humor. Er sagt, Humor ist keine Waffe. Herr Polt, wir möchten mit Ihnen über Politik und Humor sprechen. Haben Sie den Fall Böhmermann verfolgt? Polt, zu der Zeit war ich gerade in Italien. In Italien ist der Fall Böhmermann noch eine unbekannte Größe. Ich habe trotzdem darüber gelesen. Eine typische Host-Me-Problematik. Eine was? Host-Me. Auf Hochdeutsch, haben Sie mich verstanden? Der Böhmermann hat ja nicht gesagt, dass der Erdogan ein Ziegenficker ist. Er hat gesagt, was wäre, wenn ich das sagen würde? Das ist ein uralter Trick. Ich könnte jetzt sagen, Sie sind ein Riesenarsch. Spiegelreporter, ich? Polt, ja. Ich sag's ja nicht. Das ist es ja. Das Gedicht ist natürlich vulgär und vollkommen obsolet, aber es ist ja nur ein Zitat. Spiegel, ist das ein grundsätzliches Problem bei Witzen, dass sie nicht jeder versteht? Polt, es gab Untersuchungen, bei denen man nachgeforscht hat, welche Begabungen Menschen haben. Haptische, räumliche, musikalische, bildliche und so weiter. Ganz unten angesiedelt war immer die Ironiebegabung. Die hat leider fast keiner. Wenn das stimmt, Herr Polt, ist Satirik ein schwerer Job. Polt, ist so. Wenn Sie jetzt mit einem Mikrofon durch die Straßen laufen und fragen, haben Sie Humor? Dann sagen 98% der Leute, ja klar. 98% von denen wissen aber sehr genau, wo er aufhört, der Spaß. Spiegel, hat Ihnen die Satire von Böhmermann gefallen? Polt, er hat einen Volltreffer gelandet. Er hat Ratlosigkeit ausgelöst. Diese Ratlosigkeit macht die, die ratlos sind, nicht gerade souveräner. Sie lässt sie nicht als besonders intelligent erscheinen. Und wer Interesse hat an diesem Interview, das kann man nachlesen im Spiegel von dieser Woche. Noch eine letzte Frage. Herr Polt, sind autoritäre Systeme automatisch lustig? Polt, von außen ja, von innen weniger. Wenn Sie in Nordkorea versuchen, die Autorität lächerlich zu machen, ho, ho, ho, ho, ho, dann wissen Sie, was Ihnen blüht. Beim Kabarettisten Werner Fink, der im Dritten Reich aufgetreten ist, saß einmal jemand unten im Publikum und schrieb mit. Fink fragte, was ist? Kommen Sie mit oder soll ich mitkommen? Sich im System sowas zu trauen, das ist mutig. Oder denken Sie an die Flüsterwitze, also die Witze, die man aus Angst nicht aufgeschrieben hat. Es gibt sogar einen Witz über Flüsterwitze. Einer sagte, was halten Sie vom Führer? Der andere sagte, kommen Sie mit. Sie gehen in ein Zimmer, schließen sich ein, kriechen unter das Bett und er flüstert ihm zu, ich sympathisiere mit dem Führer. Dann wird Polt natürlich die Frage gestellt, wo ist die Grenze von Humor? Das ist die berühmte Frage. Ich weiß nicht, wo die Front verläuft. Es gibt sie vielleicht. Aber wo Sie sagen, da hört für mich der Spaß auf, sagen andere, reden Sie doch weiter. Es gibt keine Grenze, fragt der Spiegel Polt. Ich bin froh, dass ich es nicht weiß. Ich will es nämlich nicht wissen. Ich habe zu Hause einen Brief rumliegen, auf Englisch, 5 Seiten. Den hat mir eine Frau aus Thailand geschrieben, nach einer Sendung, die ich mal gemacht habe, über Mai Ling, die gekaufte Frau aus Thailand. Ein Sketch über Mai Ling. Die Frau hat mir ihre Entrüstung und ihre Verbitterung darüber mitgeteilt, wie ich ihr Volk darstelle. Ich habe versucht, ihr zu antworten, aber ich bin sicher, dass ich ihr gar nicht klar machen kann, was ich meine. Der Pfeil, der abgeschossen ist, kehrt nie wieder zurück. Da kann der Erdogan auch noch so schön klagen, gesagt ist gesagt. Wenn jemand beleidigt ist, können sie vielleicht Trostpflaster verteilen, aber irgendwas hat gepiekst und das bleibt. Siehst du eine Grenze von Humor irgendwo? Wo soll der Spaß aufhören? Humor ohne Grenzen, wie Medicus sin Fronteras. Ja, aber nee, zu dieser Frage da, ja. Autoritäres System oder Nordkorea oder demokratisches System, wir hier im zivilisierten Westen, das ist natürlich die Frage. Immer im autoritären System ist doch super klar, Zensur und so. Aber dann ist natürlich auch in unserem demokratischen System Zensur nicht nur von oben, sondern auch die Zensur im eigenen Kopf. Ne? Das wirkt sich aus bei den Journalisten oder bei dir selber, wenn du mit Nachbarn sprichst, ja, dann musst du immer diese Sklavensprache anwenden, damit du nicht von vornherein angeschrien wirst. Ne? Also hier will man uns verkaufen in der Demokratie, wir haben die Waffe der Wahl, die Wahlen sind unsere Waffe jetzt im autoritären System, da geht es vielleicht eher um die Wahl der Waffe. Ja? Und übrigens, weil heute der 7. Mai ist, noch eine Hommage an Ferdinand Cohen-Blind. Das ist jetzt genau 150 Jahre her, am 7. Mai 1866. Was hat dieser 22-jährige Student gemacht? Student aus Tübingen. Also der ist damals nicht durch die Gegend gelaufen, hat auf sein Handy geguckt oder auf sein iPhone. Der ist nach Berlin gegangen und hat auf den Otto von Bismarck gewartet und unter den Linden dort und hat auf ihn geschossen. Leider, leider, leider wurde Otto dann nur so ein bisschen verletzt. Also angeblich soll er sogar den Attentäter Ferdinand Cohn-Blind selber noch entwaffnet haben. Und dann wurde er also festgenommen und aufs Polizeipräsidium kutschiert. Und dort hat er dann was gemacht? Selbstmord. Und also ist jetzt auch ein Jubiläum, vor 40 Jahren Ulrike Meinhof wurde auch erhängt, aufgefunden in Stammheim. Ja, die hatten andere Waffen, ne, als nicht nur die Waffe der Wahl. In diesem Sinne, Werner, ein schönes Wochenende. Tschüss, Agur, mach's gut. Bis nächste Woche. Meine Damen und Herren, die Sendung wird die nächsten Tage ein paar Mal wiederholt, hier bei Kontrabanda FM, und zwar Donnerstag nachts und freitags morgens und natürlich auch ab Dienstag im Podcast zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, Agur, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie glücklich und seien Sie gut zu Ihren Nachbarn, Freunden, Kindern, Hunden, Katzen und Mitmenschen. Tschüss! Du siehst mich hier schon wieder, du wirst mich immer. Wirst du von solange es euch gut geht, bin ich auch zufrieden. Solange es euch gut geht, bin ich auch zufrieden. Solange es euch gut geht, solange es euch gut geht, bin ich auch zufrieden. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.